Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. How do you like the change on the cross? Wie magst du den Tausch am Kreuz? I love it. Ich liebe es. So there is another exchange that I want to talk about. Es gibt einen weiteren Tausch, worüber ich sprechen will. That Jesus took your sicknesses so that you can live in health. Jesus nahm deine Krankheiten, damit du in Gesundheit leben kannst. We see that in three places. Wir sehen das in drei Stellen. Isaiah chapter 53. Jesaja 53. From verse 3 to 5. Verse 3 bis 5. Matthew 8 verse 17. Matthäus 8 vers 17. And 1 Peter 3 verse 24. Und 1. Petrus 2 vers 24. So you can connect these three scriptures and you will see. Du kannst diese drei Schriftstellen verbinden und du wirst sehen, that Jesus carried your sicknesses so that you can experience his health. Dass Jesus deine Krankheiten getragen hat, so dass du seine Gesundheit erleben kannst. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. All the time I'm asked, how do we pray to be healed? Ich werde immer wieder gefragt, wie bete ich, um geheilt zu werden? My answer has always been the same since I've understood this. Seit ich das verstanden habe, war meine Antwort immer die gleiche. You never ask God to heal you. Du betest Gott nie darum, dich zu heilen. And you never ask God to heal your brother and your sister. Du betest Gott nie darum, dass er deine Brüder und Schwestern heilt. That's what we do, don't we? Das machen wir, nicht wahr? When we are sick and we can't get healed, we ask other people to pray for us. Wenn wir krank sind und nicht gesund werden, bitten wir andere Leute darum, für uns zu beten. And by praying for us, this is what we usually mean. Für uns beten, darunter verstehen wir normalerweise Folgendes. Let's ask somebody else to talk to God to heal me. Wir bitten jemand anderen, mit Gott zu sprechen, damit er mich heilt. And we believe if there are enough people imploring God, then God will finally be convinced to heal. Und wir glauben, dass wenn genug Menschen Gott beschwören, er schlussendlich überzeugt sein wird, zu heilen. No, people. Nein, Leute. God does not need to be convinced to heal anybody. Gott muss nicht davon überzeugt werden, jemanden zu heilen. Our hearts need to be convinced that on the cross there was a perfect exchange. Unsere Herzen müssen überzeugt werden, dass am Kreuz der perfekte Tausch war. If your heart can grab it, you will experience your healing. Wenn dein Herz es ergreifen könnte, würdest du deine Heilung erfahren. We had a woman at our school of the prophetic and supernatural. Wir hatten eine Frau in unserer Schule für das Prophetische und Übernatürliche. And this lady, she was suffering for 10 years. Und sie litt 10 Jahre lang. Nobody could help her. Niemand konnte ihr helfen. No doctor, no pastor, she went to Christian places. Kein Arzt, kein Pastor, sie ging an christliche Orte. 10 years to try to solve her problem, nobody could. 10 Jahre, um ihr Problem zu lösen, niemand konnte es. At the third model of our school, im dritten Modul unserer Schule, she got healed. Wurde sie geheilt. And she's completely well until today. Und es geht ihr vollkommen gut bis heute. Do you know how she got healed? Weißt du, wie sie gesund wurde? She said to me, "Can I testify?" Sie sagte zu mir, "Kann ich Zeugnis geben?" So here is how she testified. Hier ist, wie sie dies bezeugte. She said, "Once I realized that Jesus already carried it on the cross." Als ich realisiert habe, dass Jesus es schon am Kreuz getragen hat, I suddenly realized I don't need to carry this anymore. Realisierte ich plötzlich, dass ich dies nicht mehr tragen muss. And she was healed. Sie war geheilt. You see, the exchange already took place. You don't have to try to convince anybody, only your heart. Siehst du, der Tausch hat schon stattgefunden. Du musst niemanden überzeugen, nur dein Herz. So you have to believe on the in your heart that on the cross this exchange took place. Du musst im Herzen glauben, dass am Kreuz dieser Tausch stattgefunden hat. There is another exchange that I really love to talk about. Es gibt einen weiteren Tausch, worüber ich es liebe zu sprechen. And it's the exchange of death with life. Es ist der Tausch der Tod mit dem Leben. You know, Jesus, he took death for us on the cross so that we can experience his life. Jesus nahm den Tod für uns am Kreuz, damit wir sein Leben erfahren können. Na, nossa morte para que a gente pudesse viver a vida dele. Don't you think that Jesus only died physically? Glaube nicht, dass Jesus nur physisch gestorben ist. He did not. Das tat er nicht. He also died spiritually. Er ist auch geistlich gestorben. He was 3 days and 3 nights in Hades. Er war 3 Tage und 3 Nächte im Hades. So why did Jesus taste death? Warum hat Jesus den Tod geschmeckt? So that you can taste life. Damit du das Leben schmecken kannst. Look, Jesus said, I have come to give life and give it abundantly. Schau, Jesus sagte, ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. Look, most Christians only exist. Die meisten Christen existieren nur. Jesus didn't go to the cross so that you can continue to exist. Jesus ging nicht ans Kreuz, damit du weiter existieren kannst. No, there was an exchange at the cross. He took death so that you can have his life. Nein, am Kreuz war der Tausch. Er nahm den Tod, damit du sein Leben haben kannst. Look what Colossians 3 verse 4 says. Schau, was Kolosser 3 Vers 4 sagt. When Christ, who is our life, appears. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, then you will also appear with him in glory. Dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Christ, who is our life. Schau, Christus, der unser Leben ist. See the exchange of the cross? He took death so you can have his life. Siehst du den Tausch am Kreuz? Er nahm den Tod, damit du sein Leben haben kannst. Always ask yourself this question. Stelle dir immer diese Frage. Do I just exist or do I live an abundant life? Existiere ich nur oder lebe ich ein Leben im Überfluss? Do I express the life that Jesus would express if he would walk the earth now? Bringe ich das Leben zum Ausdruck, das Jesus tun würde, wenn er jetzt auf der Erde leben würde? Do I stress about my future, my finances, my relationships? Stresse ich über meine Zukunft, meine Finanzen, meine Beziehungen? Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. We are 2 years into a pandemic. 2 Jahre lang haben wir die Pandemie. And the pandemic doesn't neither shock me nor scare me. It never did. Die Pandemie schockiert mich nicht und macht mir keine Angst. Das hat sie nie getan. Honestly, I mean, anyhow. Ehrlich, ich meine, wie auch immer. It's better to leave this subject here. Lassen wir dieses Thema hier. But let me tell you something, what really shocked me. Lass mich dir etwas sagen, was mich wirklich schockiert hat. Is how Christians handle this pandemic. Wie die Christen mit dieser Pandemie umgehen. This is my greatest shock. Das ist mein größter Schock. Christians act like the kingdom is from this world. Die Christen agieren, als ob das Königreich von dieser Welt wäre. Think about it. Denk darüber nach. What's the problem if this whole world is falling apart? Was ist das Problem, wenn diese ganze Welt auseinanderfällt? If Christ is my life, I can live like Christ. Wenn Christus in meinem Leben ist, kann ich wie Christus leben. Christ was never stressed about anything that happened in the world. Christus war nie gestresst über irgendetwas, das in der Welt geschehen ist. You really think that if Jesus would physically walk the earth right now, he would be stressed about what the government does? Denkst du wirklich, dass Jesus über das Handeln der Regierung gestresst wäre, wenn er jetzt physisch auf der Erde leben würde? Or do you think if Jesus would walk the earth, he would be scared of the COVID? Oder denkst du, dass Jesus vor COVID Angst hätte, wenn er jetzt auf der Erde leben würde? Think. Überlege. The exchange of the cross is he took your death so you can have his life. Der Tausch am Kreuz ist, er nahm deinen Tod, damit du sein Leben haben kannst. Appropriated by faith. Nimm es im Glauben in Besitz. And then tomorrow we continue. Und dann fahren wir morgen weiter.